Sein. Einer ist ein Held, einer ein Genie und der dritte schüchtern. Neulich beim Wein war der eine frech und der andere ernst und der dritte nüchtern. Quincy redet wie ein Wüstling, Jack mit männlich sanftem Klang. Tralala. Und wenn Arthur jemals spricht, dann sicher nicht lang. Wo zieht man hin? In die Steppe raus, in ein Irrenhaus, in die beste Lage. Was sagt dein Herz? Zieht dich einer an, hast du einen gern? Tja, das ist die Frage. Quincy reitet wilde Pferde. Jack macht Kranke stets gesund. Aber Arthur spielt nur immer mit dem Hund. Lucy, du bist reizend. Schwing dich rauf auf Sattel und Pferd. Leb an meiner Seite, vom Spital geschätzt und verehrt. Eines wollte ich noch sagen, du. Ja, nur zu. Nicht der Rede wert. Oh. Hör auf dein Herz. Wirst du einen Kerl oder einen Arzt oder was fürs Leben? Ranger mit Gewehr, Akademiker, der mit dem Vermögen. Arthur ist kein großer Denker, kein Adonis, kein Galan. Doch vielleicht ist gerade er der richtige Mann. Ich war verschossen in ihn schon als Mädchen. Wenn's nur Strohfeuer war, wär es kalt. Er ist gütig, solide und still. Heirat bedeutet, mit ihm bist du alt. Er war und bleibt meine heimliche Liebe. Wenn er das ist, dann verrat es ihm bald. Er ist der einzige Mann, den ich mag. Fuchst du den Verstand? Darf man etwa hoffen? Ehrlich heraus, ihr seid alle lieb, doch ich habe längst meine Wahl getroffen. Quincy schoss nur knapp daneben. Jack erträgt es wie ein Mann. Während aber gewann noch bevor er begann. Wahre Liebe kennt nie eine zweite Wahl. Wahre Liebe ist immer Gegenwehr, denn zu der wahren Liebe gehört es.